8. Lange und kurze Vokale. Hör zu und markiere die betonten Vokale. Послушай и отметь ударные гласные. Kunst, Musik, Geschichte, Sport. Englisch, Deutsch, Biologie, Erdkunde, Mathematik.